Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Nun ist sie wieder da, die Adventszeit. Die Zeit der Schokoladen-Nikoläuse und anderer vorweihnachtlicher Leckereien. Doch das war einmal. Seit Jahren schon beginnt der weltliche Advent bereits viele Wochen vor dem kirchlichen ersten Advent. Da sieht man in den Regalen der Supermärkte all diese leckeren Dinge. Die Menschheit hetzt von Besinnung zu Besinnung und fragt uns, was ist geblieben von der einstigen erwartungsvollen Stimmung? Was ist geblieben vom Advent und seiner eigentlichen Bedeutung? Advent, das wissen wir alle, kommt von dem lateinischen Wort Adventus und bedeutet Ankunft. Advent, das heißt, sich für die Begegnung mit dem bereit zu machen, der als Retter in diese Welt gekommen ist und auch wiederkommen wird. Hier sind wir nun bei dem Predigttext dieses Sonntages angelangt, der von einem Mann stammt, von dem man ihn zunächst nicht erwarten würde, der aber viele Adventstexte und Lieder geprägt hat. Es ist, wer könnte es anders sein, der Prophet Jesaja. Aber die Wüste und Einöde wird lustig sein, und das dürre Gras wird fröhlich stehen und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und fröhlich stehen in aller Lust und Freude, denn die Herrlichkeit des Libanons ist ihr gegeben, der Schmuck Karmels und Sarons. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, den Schmuck unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und erquickt die strauchelnden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott, der kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Alsdann werden den Blinden die Augen aufgetan werden und der Tauben Ohren geöffnet werden. Alsdann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und der stummen Zunge wird Lob sagen. Denn es werden Wasser in der Wüste hin und wieder fließen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürr gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Da zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und er wird da selbst eine Bahn sein und ein Weg, welcher der heilige Weg heißen wird, dass kein Unreiner darauf gehen kann, und derselbe wird für sie sein, dass man darauf gehe, dass auch die Toren nicht irren mögen. Da wird kein Löwe sein und wird kein reißendes Tier darauf treten, noch daselbst gefunden werden, sondern man wird frei, sicher daselbst gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen, ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ich sehe in die erstaunten Gesichter derer, die diese Worte erstmals gehört haben und erahne, was dem einen oder anderen zunächst durch den Kopf gegangen sein mag. Vielleicht haben sie am Verstand des Jesajas gezweifelt, sich gefragt, ob ihm die heiße Sonne das letzte Quäntchen Vernunft verdörrt hat. »He, Jesaja, wo sind denn deine Teiche und Wasserquellen?« »Wir sehen nichts davon, eher genau das Gegenteil. Hier ist keiner, der die Sprache wiedergefunden hat und Loblieder singt. Angesichts der Bedrohung ist uns die Lust am Singen ordentlich vergangen. Haben sie nicht recht mit dem, was sie sagen? Können wir das, wenn wir unser Leben und in unsere Welt schauen, nicht auch bestätigen? Wird sich noch was ändern in einer Welt, in meiner Welt, in meinem kleinen Leben? Was hat es auf sich mit dieser doch sehr adventlichen Verheißung des Propheten? Was hat es auf sich mit dem Advent der Zeit des Wartens in unseren Tagen? Was wird erkennbar für uns heute am zweiten Advent 2013 hier im Hause Rama? Drei Punkte scheinen mir bedeutsam. Der erste lautet, die Not vor Augen warten auf Hilfe. Die Not vor Augen warten auf Hilfe. Betrachten wir zunächst die Situation genauer, in die hinein Jesaja diese Worte gesprochen hat. Das Volk Juda war von der assyrischen Streitmacht bedroht. Es war zu erwarten, dass sie von den Assyrern angegriffen und besiegt werden. Und was sie dann erwarten wird, das traute sich keiner vorzustellen. Der jüdische König Hiskia versuchte zwar noch eine Allianz mit anderen Staaten, insbesondere mit Ägypten, gegen den assyrischen König zu schließen. Aber vom Propheten Jesaja wird er immer wieder davor gewarnt, dies zu tun. Nicht, weil der Prophet sich lieber unter einem fremden Joch gesehen hätte, sondern weil er nicht wollte, dass man sich auf menschliche Möglichkeiten und Stärke verließ, statt sich Gott anzuvertrauen und von ihm Hilfe zu erhoffen. Und es zeichnete sich zunehmend ab, die Sache geht schief und das Ende wird kommen. Aus der Geschichte kommen wir nicht ungeschoren raus. Die Juden fragten sich, kann uns denn Gott wirklich helfen? Will er das überhaupt noch? Und wie lange müssen wir auf Hilfe warten? In dieser Lage und in ihren Fragen erkennen sie noch etwas anderes, was für sie weit schlimmer wiegt als die Bedrohung durch die Assyrer. Wir haben Gott verlassen und er hat sich von uns abgewandt. Gott ist uns so fern, er hat uns dem Gericht überlassen. Was also ist zu tun? In dieser Situation meldet sich der Prophet Jesaja wieder zu Wort. Die Verheißung im Ohr, warten auf die Erfüllung. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark und fürchtet euch nicht. Geht das so einfach? Reichen da ein paar Appelle eines Propheten aus, um die Situation zu wenden? Nein, einfach so geht es nicht, denn mit Appellen allein ist es nicht getan. Das kennen die meisten wohl auch aus eigener Erfahrung. Aber sind es denn hier keine Appelle, die der Prophet hier an seine Zuhörer richtet? Nein, denn Jesaja spricht hier nicht in seinem eigenen Auftrag, gibt hier nicht zum Besten, was er meint sagen zu müssen. Jesaja redet im Auftrag Gottes, im Auftrag dessen, der diese Welt erschaffen hat. Jesaja ist von Gott beauftragt, dem bedrängten Volk Gottes Trost zuzusprechen. So sind es denn nun nicht seine, sondern Gottes Worte, die das Volk hört und die wir auch heute am zweiten Advent hier hören. Und es ist dieses Wort Gottes, das Macht hat, Neues zu schaffen. Es ist dieses Wort, das nicht wieder leer zurückkommt, sondern das bewirkt, was Gott gefällt und ausführen wird, wozu er es gesandt hat. In diesem Fall bedeutet dies, den bedrückten und bedrängten Menschen Trost zu spenden. Und dass dieses möglich ist, kennen wir vermutlich auch aus eigenem Erleben. Ich zumindest mache immer wieder die Erfahrung, dass mir Gottes Wort zum Trost wird, dass ich wieder Hoffnung schöpfe und neuen Mut gewinne. Das Wort trösten bedeutet ursprünglich stark machen durch eine gute Nachricht. Stark machen allein durch eine gute Nachricht und nicht durch Änderung der Umstände. In der vergangenen Woche sprach ich mit jemand und schilderte ihm meine Situation. Auch das Problem, dass ich so langsam älter werde und die Zipperleins, besonders nach dieser dummen Krebsgeschichte, immer größer werden. Und dann erhielt ich eine trostmachende Mail, sie kam von einem Menschen, der auch Krebs hat und der noch viel mehr mitgemacht hat als ich. Ich glaube, jeder von uns braucht einen Jesaja, ob er nun im eigenen Haus oder 500 Kilometer weiter weg wohnt. Natürlich ändert sich an meiner äußeren Situation nicht viel, aber ich lerne, die Dinge mit anderen Augen zu betrachten. Denn es ist ein Unterschied, ob ich mich allein auf mich gestellt, als einzelner Mensch im Getriebe dieser Welt und Zeit sehe, oder ob ich mich aber von dem geliebt, getragen und erwählt weiß, der diese Welt geschaffen hat und euch und mich unverbrüchlich in seiner Hand hält. In mitreißenden Bildern, in denen Jesaja die Gegensätze anschaulich hervortreten lässt, macht er deutlich, was geschehen wird, wenn Gott eingreift und seine Herrlichkeit und Pracht zu sehen sein wird. Diese Erfahrung macht auch das Volk in dieser hoffnungslosen Situation. Siehe, da ist euer Gott, so ruft der Prophet. Siehe, da ist der, der allein helfen kann. Und plötzlich erinnern sie sich wieder an all die Situationen in der Geschichte, in denen dieser Gott eingegriffen und sich als ihr Gott erwiesen hat. Das Bild vom sicheren Weg. Und er wird da selbst eine Bahn sein und ein Weg, welcher der heilige Weg heißt, dass kein Unreiner darauf gehen darf. Und derselbe wird für sie sein, dass man darauf gehe, dass auch die Toren nicht irren mögen, auf dem die Befreiten sicher und fern jeglicher Gefahr und Bedrängnis geführt werden. Das weckt doch Erinnerungen, das weckt doch Erinnerungen an die Errettung aus Ägypten und die erste Wüstenwanderung. Bedenken wir, diese erste Wüstenwanderung war für die Menschen damals bei weitem kein Triumphzug und war auch keine eitle Freude. Aber in dieser Zeit hatte sich Jahwe immer wieder als der Gott seines Volkes erwiesen und gezeigt. Und das, genau das ist die prägende Erinnerung, und daraus schöpfen sie jetzt neuen Mut, weil sie sich getragen wissen von diesem Gott. So sind diese Prophetenworte kein billiger Trost, mit denen Jesaja nur vertrösten will, sondern daraus erwächst Trost für diejenigen, die sie hören, für das Volk Israel damals und auch für uns heute. Advent im Herzen, warten auf die Vollendung. Natürlich werden wir nicht von den Assyrern bedrängt und belagert oder stehen kurz davor, von ihnen verschleppt zu werden. Bei uns herrscht äußerer Friede. Aber vielleicht wanken uns dennoch die Knie und unsere Hände sind dennoch schlaff und kraftlos. Nein, uns belagert keine äußere Macht, aber unsere Sorgen und Ängste nehmen uns gefangen. Sie bedrängen uns, lassen uns mutlos und verzagt werden. Kennt ihr das nicht auch? Da starrt man nur noch so auf das Problem, da sieht und hört man nichts anderes mehr. Das ist wie der Blick durch ein Vergrößerungsglas, nichts anderes wird wahrgenommen. Übergroß erscheint uns, was wir da sehen. In dieser Situation, und genau in dieser Situation, dürfen wir auch diese Worte des Propheten hören, jeder ganz persönlich für sich. Siehe, da ist dein Gott, fürchte dich nicht. So darf ich mir den Blick lenken lassen auf das Wesentliche. Wir dürfen uns von Jesaja daran erinnern lassen, dass auch wir von Gott geliebt sind, dass er für uns sorgen und uns helfen will. Und vielleicht geht es uns dann so wie dem Volke Juda. Auch wir erinnern uns daran, wo und wie Gott bereits in unserem Leben oder auch im Leben anderer eingegriffen und geholfen hat. Und wir werden gewahr, nein, Gott überlässt uns nicht einfach zu unserem Schicksal. Vielleicht dürfen wir erleben, wie sich die Situation schlagartig verändert. Vielleicht ändert sich auch äußerlich nichts, scheinbar zumindest. Aber wir sind plötzlich in der Lage, dieses Vergrößerungsglas aus der Hand zu legen und die Probleme oder Sorgen wieder mit ganz normalen Augen zu betrachten, ihnen den Stellenwert einzuräumen, der ihnen angemessen ist. Es gibt noch mehr als mich und mein Problem, und vor allem erlebe ich, ich bin getragen von Gott. Die äußere Heilung, die äußere Wandlung von Situationen ist für uns Menschen immer ganz wichtig und für viele wäre so eine Wandlung der Ausgangspunkt für den Glauben, sagen sie. So gesehen würde sich Gott durch ein Wunder legitimieren, an ihn zu glauben. Aber seien wir gewarnt, so einfach ist es nicht. Haben nicht viele gesehen, wie Jesus Wunder getan hat? Waren nicht viele Zeugen, wie er Lahme gehen und Blinde sehend gemacht hat? Aber nur ganz wenige haben dann an ihn geglaubt? Gottes Handeln an Menschen zieht nicht in erster Linie auf die äußeren Dinge wie Heilung, sorgloses Leben etc. Das ist nirgends verheißen. Es geht allein, ganz allein um die Wiederherstellung des inneren Menschen. Das heißt um eure und meine Beziehung zu Gott, um nichts anderes. Das ist das Entscheidende, das ist das Entscheidende, das was letztlich bleiben wird. Denn wenn es Jesus allein um die äußere Wiederherstellung gegangen wäre, dann wäre seine Botschaft und sein Wirken sicherlich ein anderes gewesen. Die äußere Wiederherstellung wollen wir, aber wollen wir auch die innere? Was dem Volk Juda durch den Propheten erst in ferner Zukunft verheißen war, ist für uns bereits Wirklichkeit geworden, auch hier und heute in einem Alten- und Pflegeheim. Gott hat den gesandt, durch den er uns frei gemacht hat von allen Zwängen, Sorgen und Ängsten. Gott hat den gesandt, der uns vor allem aber frei gemacht hat von unserer Sünde, von unserer Trennung von Gott, Jesus Christus. Damit wurde das, was der Prophet geschaut hat, Wirklichkeit. Und mitten im Advent 2013 erinnert uns der Prophet daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und uns erlöst hat. Wir werden aber auch daran erinnert, dass Jesus einst wiederkommen und endgültig vollenden wird, was der Prophet geschaut hat und auf was wir noch warten. Und wir werden schließlich daran erinnert, dass Jesus auch in dem Leben eines jeden Einzelnen von uns kommen will und dass an einem jeden von uns verwirklicht wird, was Jesus bereits getan und verwirklicht hat. In diesen drei Dimensionen gewinnt Advent seine ursprüngliche Bedeutung wieder, sich bereit zu machen für Jesus, der für mich ganz persönlich auf diese Welt gekommen ist, und ihn in mein Leben zu lassen. Die Not vor Augen, warten auf Hilfe. Die Verheißung im Ohr, warten auf die Erfüllung. Advent im Herzen, warten auf die Vollendung. Ich hatte ja im Anfang etwas über den Advent gesagt, der ja viel früher in unseren Kaufhäusern beginnt. Ich möchte schließen mit einem sehr nachdenklichen Gedicht. Es marschiert die Printengarde schon im Oktober durch jeden Supermarkt. Und der Weihnachtsmann aus Schokolade ist es, der entsetzlich klagt. Denn jetzt gerade spürt er Schmerz, der an ihm nagt. Ironie hängt in hohlen Gesichtern, Weihnachten ist noch weit, mit vielen, vielen Weihnachtslichtern wird unterdrückt, was laut schreit. Was soll der Zinnober, Dezember feiern wir das Fest, und nicht schon im Oktober der weihnachtliche Grüße lässt. Menschheit geht der Sinn verloren, wenn die Weihnachtslichter brennen, wer war das, wer wurde uns geboren, kannst du seinen Namen nennen? Und der Weihnachtsmann aus Schokolade ist es, der entsetzlich klagt, denn jetzt gerade spürt er Schmerz, der an ihm nagt. Aus weiter, weiter Ferne, da höre ich einen Klang, er kommt von einem Sterne mit Harfen und Gesang. Am Himmel wird es hell und klar, Christus wurde uns geboren, allein das ist wahr. Amen.